uns wissen, wer der Lajo ist. Guck, ich schreib einen Hit und danach lieben diese Straßen nicht. Falls du, was die Lage ist, wissen, wer der Lajo ist. Du trägst zwar eine Sonnenbrille, aber siehst kein Tageslicht. Scheiß auf, wo die Party ist, wissen, wer der Lajo ist. Kurve in meinem Wagen, ich dreh Runden, bis es Abend ist. Diese Kiddies fragen mich, weißt du, wer der Lajo ist? Weißt du, wer der Lajo ist? Babo, Lajo, Spaßro, ey, ich verkauf, darf ich den Beat nehmen? Er sagt, okay, aber nix damit Strafe. Scheiß auf dein Kindergehabe, schieb dir dein Bling in deinen Arsch. Denn ich bin immer noch da und kill in C&A. Schört dein ganzes Album aus Spaß, ich mein Ratatatata, dieser Beat ist geil. Und ja, ich bin wie Findus, einfach smart. Such noch Platz für mein Ego, aber finde keinen Smart. Den ich sing, ich, wenn ich mag. Und vielleicht lass ich es bleiben, dann verpasse ich meinen Zeilen noch den letzten Schliff und battle ich auf Kindergartenart. Somit ziehen an den Haaren, ich fahr immer noch Bank, kein BMW in der Garage. Dieser Schaffner Horst, komm zu mir und frag nach Ticket, ich sag, lass mal Horst. Seh die Lichter meiner Stadt nicht mehr, da bin ich jetzt fort. Und droh dir mit ner Mistgabel, wenn du nicht gehorchst. Sag ja, du findest, ich hab mich verändert, ich bin immer noch Lajo. Ich hab wissen, wer der Lajo ist. Guck, ich schreib nen Hit und danach lieben diese Straßen nicht. Teilst du, was die Lage ist? Wissen, wer der Lajo ist. Du trägst zwar ne Sonnenbrille, aber siehst kein Tageslicht. Scheiß auf, wo die Party ist. Wissen, wer der Lajo ist. Kurve in meinem Wagen, ich dreh Runden, bis es Abend ist. Diese Kiddies fragen mich, weißt du, wer der Lajo ist? Weißt du, wer der Lajo ist? Das ist ein Mixtape-Beat und ein Mixtape-Rap. Doch bei mir wird selbst das allerletzte Mixtape fett. Denn ich mach das, hab was in der Stimme. Sie nennen es Magie, ich nenne es Abfall. Denn nur der Rest von meinem Scheiß-Talent. Fufu öffnet euch die Augen wie ein kleines Kind. Also warte, ich start grad. Wie läuft das Wasser schon im Mund zusammen wie beim Zahnarzt? Ich lad grad, noch nach dann setz ich dir den Schuss wie in den Gossen dieser Frankstadt. Und fand lang, dann wird der Flow behindert. Deshalb switch ich ihn schnell. In meinen Träumen bin ich da, Robert, schwimme in Geld. Es schimmert hell und dieser Glanz weckt mich da meistens auf. Sonne scheint durchs graue Fenster in einem kleinen Raum. Und ich bin scheiße drauf, doch lass es mir nicht nehmen, Songs zu schreiben, diesen ganzen Honk zu zeigen. Wer der Lajo ist, dann muss ich morgen weg nach London reisen. Da wo die Sonne nicht scheint, doch schau ich wissen, wer der Lajo ist. Guck, ich schreib nen Hit und danach lieben diese Straßen nicht. Teilst du, was die Lage ist? Wissen, wer der Lajo ist. Du trägst zwar ne Sonnenbrille, aber siehst kein Tageslicht. Scheiß auf, wo die Party ist. Wissen, wer der Lajo ist. Kurve in meinem Wagen, ich dreh Runden, bis es Abend ist. Diese Kiddies fragen mich, weißt du, wer der Lajo ist? Weißt du, wer der Lajo ist? Und jetzt wisst ihr, wer der Lajo ist.